Und jeder einer dieser Tage, die ich liebe, und Liebe ist, die mich so quält. Nur kein Verzagen bei den Fragen, die mich plagen, davon hat Schule nie erzählt. Mein Köpfchen raucht, ich schenk mir reinen Wein ein, doch die Wahrheit kennt er nicht. Es mag wohl sein, nein, das ist Schwein. Doch bitte lass mich nicht mit diesem Geheimnis allein. Frag nie mein Kind, warum Frauen so sind. Und du findest keine Ruhe. Warum, wieso sind Frauen so hoch? Und ich finde keine Ruhe. Eureka, jetzt ist es klar. Frauen sind unverstehbar. Und das versteh ich gut, mein Freund. Kommt halt, kommt rat, ist leicht gesagt, ich wart vergebens. Da kam mir plötzlich die Idee. Freunde fürs Leben gibt es eben und so such dich die Weisheit beim Herrn Benny T. Okay, ich traf Leo in seinem DiCabrio. Hey, sorry, wenn ich stör, ob er das mit den Frauen versteht. Ein Herumgucken, Achselzucken und ein breites Grinsen, als er sich umdreht und weggeht. Frag nie mein Kind, warum Frauen so sind. Und du findest keine Ruhe. Warum, wieso sind Frauen so hoch? Und ich finde keine Ruhe. Eureka, jetzt ist es klar. Frauen sind unverstehbar. Und das versteh ich gut, mein Freund. Frauen so sind. Und du findest keine Ruhe. Warum, wieso sind Frauen so hoch? Und ich finde keine Ruhe. Eureka, jetzt ist es klar. Frauen sind unverstehbar. Und das versteh ich gut, mein Freund.